nachdem es 11:45 ist, versuche ich es einfach nochmal mit drei minimalen Anmerkungen sozusagen. Für die Kritik, insbesondere an der Formulierung von De Boer in Bezug auf das Schisma der Klassenherrschaft, kann ich mich einfach nur bedanken. Ja, das schaue ich mir nochmal genauer an. Die zweite Anmerkung ist zu Ise Binzweil. Ich finde den Hinweis sehr richtig, dass sie gerade Anfang der 90er Jahre nach wie vor sehr lesenswerte und wichtige Beiträge gemacht hat. Du sagst, das muss man weiterführen. Das Problem ist, dass sie selber da überhaupt nichts weitergeführt hat. Und im Gegenteil, gerade die Sachen, die sie heute loslässt, teilweise das, den ganzen kritischen Impuls, den sie da gesetzt hat, eigentlich dementieren. Und als drittes und letztes, um auf die Differenz von Situationismus, darf man nicht sagen, ne? Situationistischer Kritik und kritischer Theorie nochmal zurückzukommen. Du hast richtig gesagt, dass Adorno von diesem Klassenbegriff ja gar nicht lassen will. Eben, das ist, also das versuche ich in diesem Buch ja auch mal zu betonen, er spricht dann von sowas wie klassenloser Klassengesellschaft, falsche Aufhebung der Klassengesellschaft, also wo offensichtlich trotzdem die Klassen existieren. Und das sind Begriffe, die eben nur scharf gemacht werden können, in dem, was Adorno selber macht, nämlich in der permanenten Reflexion auf die Realität der deutschen Volksgemeinschaft, wie sie im Nationalsozialismus sich dargestellt hat. Und das ist eben, ne, das als letzter Punkt nochmal, das ist genau die Differenz zwischen der situationistischen Kritik und der kritischen Theorie. Ich versuche es kurz zu machen. Ich glaube, damit können wir das auch in den informellen Rahmen überleiten. Es sei denn, es gäbe jetzt noch Applaus. Die brauchen wir ja nicht. Gibt es irgendwie das Gefühl, dass gravierende Sachen einfach nicht diskutiert worden sind oder angeschnitten worden sind? Also ich habe im Moment nur noch mehr so Werkschulmeister Reib an Hegel, dass Affirmationen, bist du so über schlechte Affirmationen sagen. Machen wir dann übermorgen. Und so, also da so ein paar Sachen. Aber an sich muss ich sagen, haben wir die allerwichtigsten Streitpunkt herausgearbeitet für eine Entwicklung von kritischer Theorie in ihren verschiedenen. Ja, das gäbe da sicher eine Reihe Punkte, also wo auch wir das natürlich fortsetzen könnten. Und dabei eben nicht nur wir zwei, sondern hoffen sich, wie ihr das immer völlig richtig sagt, als kollektiver Kritiker. Ne? Aber wie gesagt, das machen wir übermorgen. Müssen wir mal lauschen, was da für Bedürfnisse sich artikulieren in unserem jeweiligen Umfeld und so. Und kann man dann mal sowas wie ein Seminar-Workshop, so wie wir es neulich gemacht haben, vor zwei Wochen oder drei Wochen zu Antisemitismus als Kern dieses rechten, aber auch linken Antikapitalismus zugespitzt an der Antikap-Kampagne der Nazis. Und das ist doch immerhin möglich gewesen, labormäßig sozusagen da zu arbeiten mit ungefähr 30 oder 20 Leuten und da, die wollen weitermachen auch an dem Punkt. Und da könnte man das sicherlich auch in so eine tiefer greifende Fetischkritik Sichtung vielleicht überführen in absehbarer Zeit, nächstes Jahr oder so. Das heißt, würde ich vorschlagen. Abgesehen davon, dass wir ja auch immer Kritik der politischen Ökonomie machen und da auch immer alle herzlich eingeladen sind mitzumachen. Ja, vielen Dank für die sehr geduldige Aufmerksamkeit. Und nehmt euch da diese Diskussion.